Erster danach befahl Jahwe Mose, geh zum Pharao, denn ich habe ihn und seine Beamten stur gemacht, damit ich diese Wunder an ihm zeigen kann. Zweiter und damit du deinen Kindern und Enkeln erzählst, was ich den Ägyptern angetan und welche Wunder ich bei ihnen vollbracht habe, damit ihr erkennt, dass ich Jahwe bin. Dritter Mose und Aaron gingen zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, wie lange weigerst du dich noch, dich vor mir zu beugen? Lass mein Volk ziehen, damit es mich anbeten kann. Vierter, denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, dann werde ich morgen Heuschrecken in dein Land schicken, fünfter, und sie werden das ganze Land bedecken, so dass man den Boden nicht mehr sehen kann. Sie werden alles fressen, was vom Hagel übrig geblieben ist, und alle Bäume, die draußen wachsen. Sechster, sie werden auch in deine Häuser, in die Häuser deiner Beamten und in die Häuser aller Ägypter kommen, wie es deine Vorfahren noch nie erlebt haben, seit es Menschen auf der Erde gibt. Danach drehte er sich vom Pharao weg und ging. Siebter, da sagten die Beamten des Pharao zu ihm, wie lange soll dieser Mann uns noch Unglück bringen? Lass die Leute doch ziehen, damit sie ihren Gott Jahwe anbeten können. Siehst du denn nicht, dass Ägypten zerstört wird? Achter, danach holte man Mose und Aaron zum Pharao zurück, und er sagte zu ihnen, geht und betet euren Gott Jahwe an. Wer genau soll denn gehen? Neunter, Mose antwortete, wir wollen unsere Kinder und unsere alten Leute mitnehmen, unsere Söhne und unsere Töchter, unsere Schafe und unsere Rinder, denn wir müssen Jahwe ein Fest feiern. Zehnter, da antwortete er ihnen, gut. Jahwe sei mit euch, wenn ich euch mit euren kleinen Kindern ziehen lasse. Ihr habt wirklich Böses vor. Elfter, das geht nicht. Nur die Männer dürfen gehen und Jahwe anbeten, denn das wolltet ihr ja. Danach jagte man sie vom Pharao weg. Zwölfter, danach befahl Jahwe Mose, streck deine Hand über Ägypten aus und bring Heuschrecken herbei, und sie sollen über Ägypten kommen und alle Pflanzen auf dem Feld fressen, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Dreizehnter, Mose streckte seinen Stab über Ägypten aus, und Jahwe ließ einen Ostwind den ganzen Tag und die ganze Nacht über das Land wehen. Als es Morgen wurde, hatte der Ostwind die Heuschrecken gebracht. 14. Die Heuschrecken kamen über ganz Ägypten und ließen sich überall in Ägypten in riesiger Menge nieder. So einen großen Heuschreckenschwarm hatte es vorher noch nie gegeben und es wird auch nie wieder einen solchen geben. 15. Sie bedeckten das ganze Land, so dass man den Boden nicht mehr sehen konnte. Sie fraßen alle Pflanzen auf dem Feld und alle Früchte an den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, so dass nichts Grünes mehr an den Bäumen und Pflanzen in ganz Ägypten übrig blieb. 16. Da ließ der Pharao schnell Mose und Aaron rufen und sagte, ich habe gegen Jahwe, euren Gott, und gegen euch gesündigt. 17. Aber vergib mir mein Vergehen nur dieses eine Mal noch und bittet Jahwe, euren Gott, dass er diese schreckliche Plage von mir nimmt. 18. Danach verließ er den Pharao und betete zu Jahwe. 19. Jahwe ließ aber einen sehr starken Westwind wehen, der den Heuschreckenschwarm mitnahm und ihn ins Schilfmeer warf. Keine einzige Heuschrecke blieb in ganz Ägypten übrig. 20. Aber Jahwe machte den Pharao wieder stur, und er ließ die Israeliten nicht ziehen. 21. Danach befahl Jahwe Mose, streck deine Hand zum Himmel, dann soll Finsternis über Ägypten kommen, so dass man die Dunkelheit fühlen kann. 22. Mose streckte seine Hand zum Himmel, und da kam eine dichte Dunkelheit über ganz Ägypten, die 3 Tage dauerte. 23. Niemand konnte den anderen sehen oder seinen Platz verlassen, 3 Tage lang. Die Israeliten aber hatten alle Licht in ihren Häusern. 24. Da ließ der Pharao Mose rufen und sagte, geht und feiert einen Gottesdienst für Jahwe. Eure Schafe und Rinder müssen jedoch hier bleiben, eure kleinen Kinder dürfen mitgehen. 25. Mose antwortete, du musst uns selbst Tiere für Schlacht und Brandopfer mitgeben, damit wir sie für Jahwe, unseren Gott, opfern können. 26. Aber auch unser Vieh muss mitgehen, kein einziges Tier darf zurückbleiben, weil wir davon einige nehmen müssen, um Jahwe, unserem Gott, unsere Anbetung zu zeigen. Wir wissen ja nicht, wie wir Jahwe anbeten sollen, bevor wir dort ankommen. 27. Aber Jahwe machte den Pharao wieder stur, und er weigerte sich, sie ziehen zu lassen. 28. Und der Pharao sagte zu ihm, verschwinde. Pass auf, dass du mir nicht noch einmal begegnest, denn wenn du mir noch einmal begegnest, musst du sterben. 29. Mose antwortete, du hast es gesagt, ich werde dir nicht mehr begegnen.